Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Dem Hörspiel heute Abend können Sie sich ganz einfach überlassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es führt Sie nach Spanien und an die französische Riviera. Verliebte Menschen in ihren Flitterwochen werden Sie hören in vergangenen Zeiten. Die Geschichte hat es in sich und sie ist ganz modern. Titel und Autor erfahren Sie in einer Minute und 40 Sekunden. Woran denkst du? An nichts. Du musst auch an etwas denken. Ich habe mich nur gefühlt. Wie? Glücklich. Aber ich krieg so einen Hunger. Meinst du, das ist normal? Kriegt man immer so einen Hunger, wenn man miteinander schläft? Wenn man den anderen liebt. Ach, du weißt viel zu gut Bescheid. Nein. Was sollen wir unternehmen? Was meinst du? Wenn du angeln willst, würde ich einen Brief schreiben oder zwei und dann können wir vor dem Mittagessen noch schwimmen gehen. Um hungrig zu werden. Und nach dem Mittagessen? Machen wir wie brave Kinder ein Nickerchen. Das ist ja eine ganz neue Idee. Warum sind wir darauf nicht früher gekommen? Manchmal habe ich solche Eingebungen. Ich bin ein erfinderischer Typ. Ich bin ein zerstörerischer Typ und ich werde dich zerstören. Man wird oben an der Mauer unter unserem Fenster eine Tafel anbringen. Ich werde in der Nacht aufwachen und dir irgendwas antun, was du dir nie hättest träumen lassen. Ich wollte schon vorige Nacht, aber ich war zu verschlafen. Du bist zu verschlafen, um gefährlich zu sein. Wieg dich nur in trügerischer Sicherheit. Ach, Darling. Wenn es doch nur bald wieder Zeit zum Mittagessen wäre. Der Garten Eden. Nach dem gleichnamigen Roman von Ernest Hemingway. Halten Sie ihn fest, Monsieur Bourne. Festhalten! Halten Sie ihn so sachte wie möglich. Ich versuch's ja. Er wird schon müde werden. Lassen Sie ihn nicht die Schnurze reißen. Geht zu tief runter. Soll ich ihn übernehmen? Nein. David, was für ein herrlicher Fisch. Warte auf mich. Jetzt sind jetzt raus. David, ich habe ihn von oben vom Fenster aus gesehen. Er ist riesig. Was ist das für einer? Also ein Seebarsch. Man nennt sie hier auch Barb. Das ist der größte, den ich je gesehen habe. Monsieur Boone. Noch nie hat jemand einen solchen Fisch mit so einem Gerät gefangen. Was fangen wir mit dem großen Fisch nur an? Sie schmecken wirklich wunderbar, nicht wahr, André? Ich bin ganz begeistert von dem Fisch. Wie herrlich einfach wir uns vergnügen. Hallo, Darling, küss mich bitte. Gefällt dir der neue Schnitt? Siehst du, das ist die Überraschung. Fühl mal, wie weich. Fühl mal im Nacken. Fühl mal an meinen Wangen und vor meinem Ohr. Streichle mit den Fingern über mein Haar. Ich bin ein Mädchen, aber ich bin auch ein Junge. Setz dich zu mir. Ich kann alles machen. Was willst du haben, Bruder? Oh, danke. Ich nehme dasselbe wie du. Du siehst jetzt, was daran gefährlich ist, oder? Ja, sehe ich. Aber war es nicht gut, dass ich es getan habe? Kann sein. Es ist ein echter Jungshaarschnitt. Ich war nicht im Schönheitssalon. Sondern? Bei dem Friseur in Egmont, der dir vor einer Woche die Haare geschnitten hat. Du hattest ihm gesagt, wie du es geschnitten haben wolltest und ich habe ihn gebeten, meins genau so zu schneiden wie deins. Dumme Leute werden es für seltsam halten. Aber wir müssen stolz sein. Ich bin gerne stolz. Ich auch. Beginnen wir also stolz zu sein. Wollen wir nicht ein Tavel trinken? Ein prima Wein für Verliebte. Dave, es macht dir nichts, wenn wir zum Teufel gehen, oder? Nein, Mädchen. Sag nicht Mädchen zu mir. Wo ich meine Hände gerade habe, bist du ein Mädchen. Das ist bloß meine Mitgift. Das Neue ist meine Überraschung. Fühl nur. Nein, lass meine Brüste, die bleiben ja dran. Fühl meine Wangen und meinen Nacken. Wie wunderbar und gut, wie sauber und neu sich das anfühlt. Bitte, David, lieb mich so, wie ich bin. Bitte versteh mich und lieb mich. Was tust du da? Jetzt kannst du nicht mehr unterscheiden, wer wer ist, oder? Du bist Catherine. Nein. Wir tauschen die Rollen. Du bist meine wundervolle Catherine. Meine schöne, reizende Catherine. Es war so nett von dir, dich zu verwandeln. Bitte versuch mich zu verstehen. Ich will ewig mit dir schlafen. Lieber David, es ist zwar noch ein bisschen zu früh, um zu sagen, wie Ihr Buch sich machen wird, aber es sieht alles sehr gut aus. Beiliegen einige Rezensionen aus diversen Tageszeitungen und Journalen, die meisten sind ausgezeichnet. Die erste Auflage hat 5000 Stück betragen, eine zweite ist bereits angesetzt worden. Bitte grüßen Sie Ihre Frau von Herzen. Hier bist du. Was Interessantes dabei? Zwei Wermut noch. Lass mich mal sehen. Von meinem Verleger, erscheint zufrieden. Zwei Wermut, bitte. Oh, c'est Monsieur in der Zeitung. Ja. Aber anders gekleidet. Ein Bericht von der Hochzeit? Darf ich auch ein Bild von Madame sehen? Nein, nicht von der Hochzeit. Rezension über ein Buch von Monsieur. Großartig. Ist Madame ebenfalls Schriftstellerin? Nein, Madame ist Hausfrau. Madame ist vermutlich beim Film. Danke, André. Das wär's fürs Erste. Bien, Monsieur. Die machen mir Angst, was die alles schreiben. Wie können wir selber sein und die Dinge haben, die wir haben und tun, was wir tun, wenn du der da in diesen Kritiken bist? Eine Menge Leute wären glücklich, wenn ihre verdammten Ehemänner gute Rezensionen bekämen. Ich bin aber nicht eine Menge Leute und du bist nicht mein verdammter Ehemann. Bitte nicht zanken. Ach wo. Lies du sie. Und wenn du was Gutes findest, erzählst du es mir. Und wenn einer irgendwas Intelligentes über das Buch sagt, das wir noch nicht wissen, erzählst du mir das auch. Das Buch hat schon etwas Geld eingebracht. Das ist wunderbar, ich freue mich. Aber wir wissen doch, dass es gut ist. Wenn die Rezensenten gesagt hätten, es wäre nichts wert und würde keinen Cent einbringen, wäre ich genauso stolz und glücklich. Hier ist deine Post. Danke. Was ist drin? Paar Schecks. Dicke. Zwei. Wie schön. Sei nicht so abweisend, du hast immer gesagt, das wäre egal. Habe ich was gesagt? Nein, du warst nur abweisend. Tut mir leid. Also, wie viel? Nicht sonderlich. Aber es tut uns gut. Sie sind eingezahlt worden, weil wir jetzt verheiratet sind. Ich habe dir ja gesagt, es wäre das Beste für uns zu heiraten. Nehmen wir noch einen davon? Gibt's nicht was Vernünftigeres? Hast du schon mal Ammoniak mit Soda getrunken? Das ist was Vernünftiges. Gut, probieren wir's. Für Helden. André, Ammoniak und eine kalte Flasche Perrier. Ich mach mir nichts draus, ein Held zu sein. David? Hm? Warum reisen wir jetzt nicht einfach weiter, wo wir niemals mehr so viel Spaß haben werden? Wir werden dieses Geld ausgeben und ich finde das wunderbar. Schreiben kannst du dann hinterher. Auf diese Weise können wir uns erst einmal vergnügen, bevor ich ein Kind bekomme. Was weiß ich überhaupt, wann ich ein Kind bekommen werde? Und wenn ich schreiben will? Sobald man sich vornimmt, etwas nicht zu tun, wird man es vermutlich tun wollen. Dann schreib doch, Dummkopf. Wenn du schreiben willst, nur zu. Ich werde mich dann allein vergnügen. Ich muss dich doch nicht verlassen, wenn du schreibst, oder? Aber was meinst du, wo wir hin sollen? Wo immer du hin willst. Für wie lange? Solange wir wollen. 6 Monate, 9 Monate, ein Jahr. In Ordnung. Wirklich? Sicher. Du bist schrecklich lieb. Wenn ich dich nicht schon wegen allem anderen liebte, würde ich dich wegen deiner Entschlüsse lieben. Die sind leicht zu treffen. Solange man noch nicht weiß, was passiert, wenn man zu viele fasst. Ein Marismello, bitte. Y la señora? Ist im Museo del Prado. Ich werde sie erst später abholen. Ah, verstehe. Hallo, junger Mann. Hallo, Colonel. Was zum Teufel treiben Sie denn hier? Bringen Sie mir eine Flasche von dem Zeug, das dieser junge Mann hier trinkt. Sie, Senor, kommt sofort. Wollen Sie einen Job? Nein. Na, sowas fragt nicht mal, worum es geht. Ich bin in den Flitterwochen. Blöder Ausdruck, habe ich noch nie gemocht. Hört sich so muffig an. Warum sagen Sie nicht einfach, Sie hätten gerade geheiratet? Das läuft auf dasselbe hinaus. In keinem Fall wären Sie zu etwas zu gebrauchen. El Marismeño, Senor. Das Buch hat mir übrigens gefallen. Ist es gut gegangen? Es ist ziemlich gut gegangen. Es hat mich sehr bewegt. Darf ich mich dazusetzen? Catherine, das ist Colonel Boyle. Sehr erfreut, Verehrteste. Bist du müde? Ich denke schon. Ich habe Sie im Prado gesehen, wie Sie die Grecos betrachtet haben. Ich habe Sie auch gesehen. Betrachten Sie Bilder immer so, als gehörten sie Ihnen und als überlegten Sie gerade, wie man sie mal vernünftig aufhängen könnte? Möglich. Betrachten Sie sie immer so, als wären Sie der junge Häuptling eines Kriegerstammes, der dem Ältestenrat durchgebrannt ist und jetzt die Marmorstatue von Leder und dem Schwan anstaunt? Sie gefallen mir. Reden Sie weiter. Sie gefallen mir auch. Und ich beneide David. Erfüllt er alle Ihre Ansprüche? Woher wussten Sie, dass ich im Prado ein Junge war? Warum sollten Sie nicht? Ich habe erst gestern wieder damit angefangen. Ich war fast einen Monat lang ein Mädchen. Fragen Sie nur David. Catherine. Senora, Ihr Absinth? Wollen Sie und David mit mir essen? In Ordnung. Ich gehe rauf und ziehe mich um. Willst du nicht deinen Drink austrinken? Sorg dich nicht um mich. Ich werde nicht schüchtern sein. War ich zu ungehobelt? Ich hoffe nicht. Sie ist ein ganz reizendes Mädchen. Ich hoffe nur, ich bin gut genug für Sie. Das sind Sie. Sind Sie glücklich? Sehr. Denken Sie daran, alles ist richtig, bis es falsch ist. Passen Sie gut auf Sie auf. Ich wünschte, du hättest dem Colonel nichts davon erzählt. Aber er hat mich gesehen, David. Er hat damit angefangen. Er wusste ganz genau Bescheid und hatte Verständnis. Es war nicht dumm, ihm das zu erzählen. Du kannst nicht allen Leuten so vertrauen. Die Leute sind mir egal. Nur du bist mir nicht egal. Niemals würde ich vor anderen Leuten einen Skandal verursachen. Meine Brust fühlt sich an, als läge sie in Eisen. Das tut mir leid. Meine fühlt sich so glücklich an. Meine liebste Catherine. Du kannst mich Catherine nennen, wann immer du willst. Ich bin ja auch deine Catherine. Ich bin immer Catherine, wenn du sie brauchst. Sollen wir schlafen oder lieber mal anfangen und sehen, was passiert? Liegen wir erstmal ganz ruhig im Dunkeln. Na, wie geht's, Devil? Ich bin dein Devil. Kann ich auch einen Absinth haben? Was ist los? Es ist schon sehr seltsam. Dieser Drink schmeckt genau wie Reue. Er hat ganz denselben Geschmack und doch vertreibt er sie. Ich mag es nicht, wenn du ihn deswegen trinkst. Das passt nicht zu uns, so dürfen wir nicht sein. Vielleicht bin ich aber so. Ich kann es, sieh mich an. Beobachte, was geschieht. Hier im Straßencafé des Palasthotels von Madrid. Man kann den Prado sehen und die Straße und die Rasensprenger unter den Bäumen. Also ist es wirklich. Hier, ich habe wieder meine Mädchenlippen. Ich bin alles, was du von mir verlangst. Habe ich es geschafft? Sag's mir. Das brauchst du nicht. Gefalle ich dir als Mädchen? Ja. Freut mich, dass es jemandem gefällt, denn es ist verdammt langweilig. Dann lass es. Hast du mich nicht sagen hören, ich hätte es getan? Hast du mir nicht dabei zugesehen? Soll ich mich verrenken und in Stücke reißen, bloß weil du dich nicht entscheiden kannst, weil du so launenhaft bist? Könntest du dich etwas zurückhalten? Wozu sollte ich mich zurückhalten? Du willst doch ein Mädchen, oder? Willst du dann nicht auch alles, was dazugehört? Zehn hysterische Anfälle, falsche Beschuldigung, Temperamentsausbrüche? Ach je. Ich werde dich nicht vor dem Kellner in Verlegenheit bringen, sondern meine verdammte Post lesen. Ich gehe rauf und hole sie dir. Nee, du bleibst hier. Ich gehe die Post holen. Wir werden unsere Briefe lesen und nette, intelligente amerikanische Touristen sein, die enttäuscht sind, weil sie in der falschen Jahreszeit nach Madrid gekommen sind. Catherine, bitte. Und morgen fahren wir weiter nach Frankreich. Wir finden ein kleines Haus direkt am Meer. Du wirst arbeiten und wir werden uns umeinander kümmern. Ist doch nicht so früh für dich, wieder mit dem Arbeiten anzufangen? Nein. Es wäre sogar gut. Mit mir rein? Wohin? Nach Cannes, zu Jean. Er ist ein sehr guter Friseur. Wir sind befreundet und er ist besser als der in Biarritz, weil er gleich von Anfang an verstanden hat. Wir haben einen Termin. Was hast du getan? Heute Morgen, als du gearbeitet hast, war ich bei ihm und hab's ihm erklärt. Er hat überlegt und verstanden und gemeint, es wäre nicht schlecht. Ich sagte ihm, ich hätte mich noch nicht entschieden, aber wenn, dann würde ich versuchen, dich dazu zu bringen, deins genauso schneiden zu lassen. Wie soll es geschnitten werden? Du wirst schon sehen. Wir gehen zusammen. Irgendwie schräg, gegen den natürlichen Fall zurückgeschnitten. Jean ist ganz begeistert. Hast du Angst? Nein. Eigentlich wollten wir auch noch heller färben, aber wir hatten Angst, das könnte dir nicht gefallen. Die Sonne und das Wasser färben ist heller. Aber so würde es noch viel blonder. Er hat gesagt, er könnte es so blond machen wie bei Skandinavien. Stell dir vor, wie das zu unserer dunklen Haut aussieht. Ich werde morgen sehr früh aufstehen und arbeiten und du schläfst so lange, wie du kannst. Dann sehen wir weiter. David? Hm? Wie geht's dir, Mädchen? Mir geht's gut. Lass mich dein Haar fühlen, Mädchen. Es ist so füllig geschnitten und so kräftig. Genau wie meins. Lass mich dich küssen, Mädchen. Du hast reizende Lippen. Mach die Augen zu, Mädchen. Wer sind die beiden? Hab sie noch nie gesehen. Ich aber. Sie müssen hier irgendwo in der Nähe wohnen. Die eine ist hübsch. Hat auch schöne Beine. Es sind Schwestern. Eigentlich sehen sie beide gut aus. Aber die eine ist eine Schönheit. Die haben großen Krach. Woher weißt du, dass es Schwestern sind? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Sollen wir abwarten und schauen, was passiert? Wir haben schon lange kein Drama mehr gesehen. Ich glaube, es ist bloß lautes mediterranes Gezänk. Scheint aber ernst zu werden, denn es wird ruhiger. Es wird gleich wieder aufflackern. Die eine ist ein verdammt hübsches Mädchen. Ja, allerdings. Und da kommt sie auch schon. Verzeihung, bitte entschuldigen Sie. Wollen Sie sich setzen? Lieber nicht. Meine Freundin ist wütend auf mich. Aber ich sagte, Sie würden es verstehen. Werden Sie mir verzeihen? Sollen wir ihr verzeihen? Verzeihen wir ihr. Ich wusste, dass Sie es verstehen würden. Es geht nur darum, wo Sie sich die Haare haben schneiden lassen. Oder ist das so als Schneiderin man ein Kleid nach? Meine Freundin sagt, es wäre noch unverschämter. Ich werde es Ihnen aufschreiben. Ich schäme mich so. Sie sind nicht beleidigt? Natürlich nicht. Dürfen wir Sie zu einem Drink einladen? Wir müssen jetzt gehen. Kommen Sie öfter in dieses Café? Manchmal. Hoffentlich sehen wir uns dann nochmal. Goodbye und danke, dass Sie so gütig waren. Sie ist nett. Aber mit ihrer Rotwerderei kann sie einen nervös machen. Mir hat sie gefallen. Dir nicht? Ich glaube schon. Leute, die nicht erröten können, taugen nichts. Sie konnten ihn nicht hören und David sah ihn erst, als der Hund den Kopf wandte und sich an ihn zu drängen schien. Dann fiel der Schatten des Elefanten über sie, ohne jedes Geräusch, ging an ihnen vorbei und sie rochen ihn in dem leichten Wind, der vom Meer herabwehte. Er roch kräftig, alt und säuerlich und als er an ihnen vorbei war, sah David seinen linken Stoßzahn, der so lang war, dass er den Boden zu berühren schien. Leise, Kibo. Er darf uns nicht bemerken. Dann sind wir tot. Ganz ruhig, Kibo. Sieh mal, wie schön er ist. Wenn er weit genug entfernt ist, dann laufen wir schnell zum Shamba. Wir müssen Vater Bescheid sagen, dass wir ihn gesehen haben. David tastete nach hinten, schloss dem Hund sachte mit einer Hand die Schnauze und schlich dann leise und mit angehaltenem Atem nach rechts, hielt sich dabei immer gegen den Nachtwind, den er auf der Wange spürte, und ließ den Wind nicht zwischen sich und den Elefanten kommen. Schau, wen ich dir mitgebracht habe. Guten Tag, wie ich sehe, haben Sie den Friseur gefunden? Guten Tag. Sieh sie dir an. Fahr ihr mal durchs Haar. Aber Catherine. Sie dürfen, wenn Sie wollen. Keine Angst. Bitte, ich weiß, ich hätte nicht einfach herkommen dürfen. Was meinen Sie, wo Sie reingeraten sind? Ich weiß es nicht. Ich bin nur so froh, hier zu sein. Würdest du uns Martinis machen? Für mich nicht. Geht an die Bar, ich bin gleich bei. Ich probiere mal an Ihrem, wenn ich darf. Jetzt hast du keine Angst mehr vor ihm, oder? Überhaupt keine. Kosten Sie. Schmeckt sehr gut, aber furchtbar stark. Sie sind wirklich stark, aber heute weht ein starker Wind und entsprechend trinken wir. Ach, machen das alle Amerikaner so? Nur die ältesten Familien. Wir, die Morgans, die Woolworths, die Jukes. In den Blizzard- und Hurricane-Monaten ist es ganz schön hart. Und manchmal frage ich mich, wie wir die Herbst-Äquinoxialstürme überstehen sollen. Wenn ich mal nicht fahren muss, trinke ich gerne einen mit. Du brauchst nicht so trinken, bloß weil wir es tun. Und mach dir nichts draus, dass wir andauernd rumalbern. Sieh dir an, David. Freust du dich nicht, dass ich sie dir mitgebracht habe? Oh ja, Herumgealber gefällt mir sehr. Sie müssen verzeihen, dass ich so froh bin, hier zu sein. Es war nett von Ihnen zu kommen. Was ist mit Ihrer Freundin? Wir hatten einen ganz handfesten Krach, da ist sie abgereist. Ich hoffe, sie wird glücklich. Bei intelligenten Leuten ist Glück etwas ganz Seltenes. So sehr lange hatten Sie aber noch nicht Zeit, das herauszufinden. Wenn man Fehler macht, findet man es schneller heraus. Du bist den ganzen Morgen glücklich gewesen. Wir haben uns herrlich amüsiert. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Und so glücklich wie jetzt bin ich, glaube ich, noch nie gewesen. Sie gefallen uns sehr. Und Dorol hat bestimmt noch ein Zimmer. Wird sich freuen, noch jemanden hier zu haben. Bitte bleib ein paar Tage. David und ich würden uns sehr darüber freuen. Ich habe hier niemanden, der mir Gesellschaft leistet, wenn er arbeitet. Wir könnten uns gut amüsieren, wenn wir es so machen wie heute Vormittag. Sag's ihr, David. Sie gefallen uns und Sie sind eine große Zierde. Ich werde mich nützlich machen, wenn ich kann. Seien Sie so fröhlich wie eben, als Sie kamen. Das ist nützlich. David wird dich nach Cannes fahren, damit du deine Koffer holen kannst. Und jetzt sehen wir uns erstmal die Zimmer an. Deine Frau ist wunderbar. Ich habe mich verliebt in sie. Ich bin auch in sie verliebt. Und ich bin auch in dich verliebt. Ist das gut so? Das werden wir abwarten müssen. Wir werden gut zusammenpassen. Wer? Ja, Catherine und ich und du und ich. Müssen wir ja wohl. Wie meinst du das? Ich meine, wir kommen gar nicht darum herum, gut zusammenzupassen, wenn wir gut aussehen und zusammen sind, oder? Jetzt sind wir zusammen. Nein. Wir fahren bloß zusammen in demselben Wagen. Aber ich kann fühlen, dass du mich magst. Ja, da unten bin ich sehr zuverlässig, aber es hat nicht das Geringste zu bedeuten. Es hat wohl etwas zu bedeuten. Nur das, was es sagt. Eine sehr schöne Art, etwas zu sagen. Ich denke, sie wird sich wohlfühlen. Das beste Zimmer außer unserem ist natürlich das eine ganz am Ende, wo du arbeitest. Das werde ich auch behalten. Ich komme verdammt gut voran und ich gebe mein Arbeitszimmer nicht für eine angeschleppte Nutte her. Sei nicht so grob. Sie ist nett, ich mag sie. Natürlich war es unverzeihlich von mir, dass ich sie mitgebracht habe, ohne dich vorher zu fragen. Und es tut mir leid. Aber jetzt ist es nicht mehr zu ändern. Ich dachte, es würde dir gefallen, wenn ich eine liebenswürdige und attraktive Freundin hätte, mit der ich rumziehen kann, während du arbeitest. Sicher, wenn du jemanden brauchst? Ich habe niemanden gebraucht. Ich bin bloß zufällig auf jemanden gestoßen. Aber was ist sie für eine? Ich habe ihre Papiere nicht überprüft. Du kannst sie ja vernehmen, falls du das nötig hast. Und wie stellst du dir das vor? Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Mal was Neues, das macht doch Spaß. Ich weiß nicht. Möchtest du schwimmen gehen? Gestern haben wir es ausgelassen. Ja, gehen wir schwimmen. Sollen wir sie fragen? Nur so aus Höflichkeit. Dann müssten wir Badeanzüge tragen. Bei dem Wind wäre das doch nicht so schlimm. Da kann man sowieso nicht am Strand liegen und sonnenbaden. Es gefällt mir gar nicht, mit dir im Badeanzug schwimmen zu gehen. Mir auch nicht. Aber vielleicht hat der Wind ja morgen aufgehört. Ist es bei euch immer so wunderbar wie heute? Es war ein schöner Tag. Wenn ich trinke, möchte ich immer Dinge sagen, die ich niemals sagen sollte. Dann schweig doch. Wozu soll das Trinken sonst gut sein? Du hattest erst einen Drink. War es dir beim Schwimmen peinlich? Nein. Hätte es das sein sollen? Nein. Dein Anblick hat mir sehr gefallen. Dann ist's ja gut. Wie ist der Martini? Sehr stark. Aber er schmeckt mir. Seid ihr vorher nie nackt mit anderen schwimmen gegangen? Nein, warum sollten wir? Ich werde richtig braun werden. Wenn es dir Spaß macht, werd am ganzen Körper so. Vielleicht hättest du es lieber, wenn eins deiner Mädchen heller wäre als das andere. Du bist nicht mein Mädchen. Doch, ich hab's dir doch gesagt. Du wirst gar nicht mehr rot. Damit ist es vorbei, seit wir zusammen baden waren. Der Kaschmir-Pullover steht dir sehr gut. Catherine hat gesagt, wir beide können ihn tragen. Du nimmst mir doch nicht mehr übel, dass ich dir das gesagt habe. Ich weiß nicht mehr, was du mir gesagt hast. Dass ich dich liebe? Red keinen Quatsch. Glaubst du nicht, dass es einem passieren kann? So wie es mir mit euch passiert ist? Man verliebt sich nicht in zwei Leute auf einmal. Man kann nie wissen. Unsinn, das bildest du dir ein, das redest du so daher. Na schön, dann ist es eben Unsinn. Aber ich bin hier. Ja, du bist hier. Hallo, ihr Schwimmer. Ich komme zu spät, um Marita ihren ersten Martini trinken zu sehen. Wirkt er schon? Ja, sie redet dummes Zeug. Es war eine gute Idee von dir, die Bar wieder in Betrieb zu nehmen. Sie ist bloß noch etwas provisorisch. Eine Bar ohne einen Spiegel taugt nichts. Wir können morgen zusammen einen besorgen. Ich würde ihn gern selbst besorgen. Spiel nicht die Reiche. Wir kaufen ihn zusammen und dann können wir uns alle dabei zusehen, wie wir dummes Zeug reden und merken, wie dumm es ist. Ein Barspiegel lässt sich nicht täuschen. Wenn ich anfange, in einem lächerlich auszusehen, weiß ich, dass ich verloren habe. Du verlierst aber nicht. Wie kannst du mit zwei Mädchen an deiner Seite verlieren? Ich fühle mich nicht sehr wohl in meiner Haut. Was ist mit unserer Haut? Gefallen dir unsere schönen, dunklen Häute? Mein Häute ist ganz und gar nicht dunkel. Und deine Zukunft? Meine Zukunft kenne ich nicht. Aber so dunkel sind wir nicht, dass du schwarz siehst. Sehr gut. Sie ist nicht nur schön und reich und gesund und reizend, sie kann auch Witze machen. Gib ihr einen Kuss, David, der ihr unter die Haut geht. Na bitte, Catherine. Hast du noch so einen Witz auf Lager? Seht mich nicht an. Schon gut. Es tut mir so leid. Lass mich bitte gehen. Entschuldige. Ich muss raus. Ich habe sie sehr vorsichtig geküsst. Ja, auf den Mund. Was hast du denn erwartet, wo ich sie küssen soll? Schon gut, ich habe dich nicht kritisiert. Ich liebe dich, Devil. Und glaub mir, ich hätte sie nicht geküsst, wenn ich gewusst hätte... Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ich hab's ja gesehen. Es war eine schlappe Vorstellung. Ich wünschte, sie würde abreisen. Sei nicht herzlos. Ich werde sie jetzt holen gehen. Nein, warte noch ein bisschen. Sie ist sich ihrer Sache zu sicher. Wie kannst du das behaupten, David? Du hast sie eben völlig durcheinander gebracht. Ich nicht. Tut mir leid. Hat jemand mein Glas ausgetrunken? Ich hab's ausgekippt. David, mach dir ein neues. David, ich hoffe, es gefällt dir noch mit uns zwei Mädchen. Denn ich bin ein Mädchen und Catherines Mädchen werde ich auch sein. Meinst du nicht, du könntest dich damit übernehmen? Deswegen bin ich hier. Ich dachte, du hättest das so geplant. Ich habe noch nie ein Mädchen gehabt. Ist das wahr? Du machst dich nicht über mich lustig? Ich hätte dich da nicht reinziehen sollen. Ich wünschte, wir hätten sie nie gesehen. Es hätte auch schlimmer kommen können. Vielleicht wäre es das Beste, die Sache über die Bühne zu bringen und sie auf diese Weise loszuwerden. Könntest sie auch wegschicken. Ich glaube nicht, dass wir das jetzt noch so regeln können. Bedeutet sie dir denn gar nicht? Und doch. Das war mir klar. Aber ich liebe dich. Und all das hat nichts zu sagen. Und das weißt du auch. Ich weiß gar nichts, Devil. Ach, nehmen wir es nicht so ernst. Daran, dass du so ernst bist, sehe ich ja schon, dass die Sache bald gestorben sein wird. Als sie endlich die zerklüftete Gegend hinter sich hatten und wieder zum Wald hin anstiegen, bog die Fährte nach rechts auf einen alten Elefantenweg ab. Sein Vater hatte gesagt, dass er stolz auf David sei. Die Stoßzähne des Elefanten wogen je 200 Pfund. David wusste, dass sie ihn jetzt töten würden, da er, David, den Tag durchgestanden und nicht schlapp gemacht hatte, nachdem das Tempo gegen Mittag hin ihn umzubringen drohte. Ach bitte, Juma, lass mich die Büchse tragen. Man ließ ihn die Büchse nicht tragen. Ich bin schon stark genug. Er hatte sich auch sonst bei der Jagd kein bisschen nützlich gemacht und ohne ihn wären sie wesentlich besser dran gewesen. Wie weit sind wir hinter ihm? Im Verlauf des Tages hatte er mehrmals gewünscht, den Elefanten nicht verraten zu haben. Und am Nachmittag, so fiel ihm ein, hatte er gewünscht, ihn nie gesehen zu haben. Wieso weiß Juma, wo er hingeht? Als die Spur auf den schmaleren Elefantenweg abbog, hatte Juma Davids Vater angesehen und grinsend seine abgefeilten Zähne entblößt und sein Vater hatte mit dem Kopf genickt. Sie sahen aus, als ob sie ein schmutziges Geheimnis teilten. Es dauerte nicht mehr sehr lange, bis sie auf das Geheimnis stießen. Die Spur des alten Elefantenbullen führte sie hin. Es war ein Schädel so groß, dass er David bis an die Brust reichte, von Sonne und Regen gebleicht. In der Stirn war eine tiefe Delle. Und von den Knochen zwischen den kahlen weißen Augenhöhlen gingen Risse aus, die sich zu leeren, zackigen Löchern erweiterten, wo die Stoßzähne abgehackt worden waren. Juma zeigte auf die Stelle, wo der Elefant, den sie verfolgten, gestanden und den Schädel angesehen hatte, wo er ihn mit seinem Rüssel ein Stück von seinem alten Ruheplatz weggeschoben hatte und wo daneben die Spitzen seiner Stoßzähne den Boden berührt hatten. Vater, warum war der Bulle hier? Er hatte einen Askari gehabt, einen Freund, den Yuma vor einigen Jahren an dieser Stelle erschossen hatte. Der Elefant hatte die Grabstätte seines Freundes aufgesucht. Wir dachten, du kommst noch nach. Was war los, David? Ich habe lange gearbeitet. Wie geht's dir, Devil? Sehr gut, aber frag mich nicht, wie es dir da geht. Hast du gut gearbeitet, David? Das nenne ich eine gute Ehefrau. Ich habe vergessen, danach zu fragen. Was habt ihr in Nizza gemacht? Bekommen wir nichts zu trinken? Wir haben kein bisschen gearbeitet. Bloß Sachen eingekauft, bestellt und Aufsehen erregt. Wir haben kein richtiges Aufsehen erregt. Habe ich mich verändert? Ich wünsche, sie hätten den Spiegel schon gebracht. Findest du, dass ich mich verändert habe? Nein. Gar nichts hast du. Doch. Und es hat mir gefallen. Sie hat überhaupt nichts getan, David. Heute Morgen habe ich den Wagen an der langen freien Strecke angehalten und sie geküsst. Und sie hat mich auch geküsst. Dasselbe auf dem Rückweg von Nizza. Und jetzt eben, als wir aus dem Wagen stiegen. Es hat Spaß gemacht. Und es hat mir gefallen. Gib ihm auch einen Kuss. Das reicht. Und? Ich bin glücklich, wie du es gesagt hast. Alle sind jetzt glücklich. Wir haben die ganze Schuld durch drei geteilt. Was denkst du gerade? Nichts. Frag mich. Was du denkst, kann ich mir denken. Kannst du nicht. Ich habe an den Prado gedacht. Warst du da schon mal, Marita? Noch nicht. Oh, dann fahren wir hin. Wann können wir los, David? Du spinnst, Catherine. Er ist mitten in einer Story. Er schreibt schon seit über 6 Wochen. Warum sollen wir nicht nach Madrid fahren? Das will ich auf keinen Fall. In Spanien könnte er auch arbeiten. Viele spanische Schriftsteller müssen in Spanien gearbeitet haben. Ich wette, ich könnte gut in Spanien schreiben, wenn ich Schriftsteller wäre. Wir können fahren. Wag das bloß nicht. Wag es bloß nicht, das zu versuchen. Hast du denn überhaupt kein Gewissen? Du bist gerade die Richtige, von Gewissen zu reden. Bei manchen Sachen habe ich ein Gewissen. Als du ihn geküsst hast. Du hast mich dazu aufgefordert. Was hast du von ihm als Schriftsteller gehalten, als du ihn küsstest und es dir so gut gefiel? Ich weiß nicht. Ich habe gar nichts dabei gedacht. Das freut mich. Ich fürchtete schon, es käme so etwas wie in diesen Zeitungsausschnitten, diesen Presserezensionen über das zweite Buch. Er hat nämlich 2 geschrieben. Ich kenne nur der Riss. Du hast ihn gelesen? Willst du mich darüber ausfragen? Das zweite handelt vom Fliegen im Krieg. Es ist das einzig gute Buch, das jemals übers Fliegen geschrieben wurde. Blödsinn. Das ist ein Buch, das man nur unter Todesqualen und in vollkommen kaputtem Zustand schreiben konnte. Bilde dir bloß nicht ein, ich wüsste über seine Bücher nicht Bescheid, nur weil ich nicht daran denke, dass er Schriftsteller ist, wenn ich ihn küsse. Ich denke, wir sollten Siesta machen. Du solltest ein bisschen schlafen, Devil. Du bist müde. Ich bin müde. Aber darf ich dich nachher in deinem Zimmer besuchen kommen? Wenn du willst. Störe ich dich dann auch nicht? Ich tue ja nichts Wichtiges. Ich gehe jetzt zu ihr, David. Ich werde es machen, bis ich es hinter mir habe und es nicht mehr will. Wer sagt, dass du es mal nicht mehr willst? Ich sage das. Aber ich muss es wirklich machen, David. Ich hätte nicht gedacht, dass ich je so sein würde. Ich werde zurückkommen. Ich bin mir absolut sicher, dass ich das überwinden werde. Vertrau mir bitte. Sie wartet auf mich. Ich kann doch nicht mitten in einer Sache aufhören. Ich fahre nach Paris. Du kannst mich über die Bank erreichen. Nein, du musst mir helfen. Ich kann dir nicht helfen. Du darfst dich nicht drücken. Ich könnte es nicht ertragen, wenn du wegfahren würdest. Bitte versteh mich doch. Du verstehst mich doch sonst immer. Aber das nicht. Jedenfalls liebt sie dich auch und du kannst sie haben und auf diese Weise alles wegwaschen. Du redest irre, Devil. Ich weiß. Ich bin schon still. Schlaf ein bisschen. Sei still. Kuschel dich an mich und dann schlafen wir beide. Ich liebe dich so. Und du bist mein einzig wahrer Partner. So wie ich es ihr gesagt habe. Ich habe ihr zu viel von dir erzählt, aber über was anderes will sie ja gar nicht sprechen. Jetzt habe ich mich beruhigt und nun werde ich gehen. Nein, tu's nicht. Doch. Warte auf mich. Ich werde nicht lange bleiben. Yuma zeigte David das einzelne Loch in der tiefen Delle in dem weißen Stirnknochen und dann die 4 nahe beieinander liegenden Löcher im Knochen um den Gehöreingang. Er grinste David und seinen Vater an, nahm eine 303er-Patrone aus seiner Tasche und steckte ihre Spitze in das Loch im Stirnknochen. Vater? Sie passte genau. Kannst du Yuma fragen, wie lange die Elefanten schon Freunde waren? Sein Vater sprach mit Yuma und Yuma hatte David angesehen und gelacht. Er wusste es nicht und es war ihm auch egal. Ist es nicht egal, Kibo? Ich habe ihn im Mondlicht gesehen. Er hatte niemanden mehr, während ich dich hatte. Und du hattest mich. Der Bulle hat niemandem was getan. Sie werden ihn auch töten. Das ist meine Schuld. Ich habe ihn verraten. Scheiß Elefantenjagd. Pass auf, dass du keinen Mist machst, hatte sein Vater gesagt und ihn unmissverständlich angesehen. Scheiß Elefantenjagd. Ab jetzt, das wusste David, würde er ihm nicht mehr vertrauen. Und das sollte er auch nicht. Er würde weder ihm noch sonst wem jemals mehr irgendwas erzählen. Niemals mehr. Nie. Alles von uns wird in den Ozean gespült. Wir müssen zurück. Tauchen wir noch einmal unter, ohne uns loszulassen. Ich möchte noch mehr solche Sachen haben. Sachen, die nur uns gehören, damit ich nicht eifersüchtig werde. Ich würde nicht zu viele Anker auswerfen. Sonst bringst du die Trossen durcheinander. Nein, ich werde schon etwas finden, was dich an mich fesselt. Wie schön praktisch du denkst, Erbin. Könntest du mir nicht einen anderen Namen geben? Namen zielen aufs Wesentliche. Dann gib mir erst recht einen anderen. Oder kommt das für dich nicht in Frage? Doch. Haya. Sag das nochmal bitte. Haya. Ist das ein guter Name? Und ob. Ein kleiner Name, nur unter uns beiden, für keinen anderen bestimmt. Was bedeutet Haya? Eine, die errötet. Die Bescheidene. Danke, dass ich deine Story lesen durfte, David. Gefällt sie dir? Das ist keine Story, die einem gefällt oder eben nicht gefällt. Das ist dein Vater, oder? Sicher. War das die Zeit, wo du aufgehört hast, ihn zu lieben? Nein. Ich habe ihn immer geliebt. Das war, als ich ihn kennengelernt habe. Die Story ist schrecklich und wunderbar zugleich. Freut mich, dass sie dir gefällt. Gib mir noch einen Kuss. Ihr beide seht wirklich prima aus, obwohl noch nass vom Schwimmen. Ich bin stolz auf mich, als hätte ich euch erfunden. Lass mich euch ansehen. Lass mich dich ansehen. Was hast du mit deinem Haar gemacht? Gefällt's dir? Es ist fast silberweiß. Mit dieser Tönung experimentiert Jean zurzeit. Sieht gut aus. Du bist ungeheuer schön, aber ich wünschte, man hätte dein Haar niemals angerührt. Habt ihr euch beim Schwimmen schön amüsiert? Das Schwimmen hat Spaß gemacht. Wir waren aber nicht so lang wie gestern. Dieser Drink ist ja so gut. Was macht deine Martinis besser als alle anderen? Gin. Mixst du mir noch einen? Du brauchst jetzt keinen, Devil. Wir essen doch gleich. Liebe Marita, sag mal, hat David heute überhaupt gearbeitet? Hast du? Ich habe die Story zu Ende geschrieben. Und ich nehme an, Marita hat sie schon gelesen. Ja, das habe ich. Ich habe noch nie eine Story von David gelesen. Ich mische mich nicht ein. Ich fand die Story sehr gut. Sie fing so fremdartig an und so, wie sagt man, pastorale. Ja, und dann wurde sie auf eine Weise, die ich nicht erklären kann, ganz schrecklich. Ich fand sie magnifique. Nun ja, Französisch sprechen wir alle. Du hättest deinen Gefühlsausbruch auch gleich ganz auf Französisch ablassen können. Nun, steht dem dann irgendwas entgegen, dass ich diese außerordentliche Story auch mal zu Gesicht bekommen kann? Schließlich habe ich sie finanziert. Was hast du? Vielleicht nicht direkt. Du hattest ja 1.500 Dollar, als du mich geheiratet hast. Und dieses Buch mit diesen ganzen verrückten Fliegern verkauft sich doch nicht. Aber du musst zugeben, du lebst, seit du mich geheiratet hast, in besseren Verhältnissen als vorher. Ich würde gerne ins Zimmer und mich frisch machen. Lass diese verdammte falsche Höflichkeit. Warum kann ich die Story nicht lesen? Ehrlich, ich würde sie nicht vor dem Essen lesen. Ist sie ekelhaft? Die Story spielt in Afrika, als ich ungefähr 8 Jahre alt war. Sie hatten sich an den Rand des Dickichts vorgearbeitet und der Elefant war dicht vor ihnen. David konnte ihn riechen. Sein Vater legte ihm die Hand auf die Schulter, damit er hinten wartete, und dann nahm er eine große Prise Asche aus einem Beutel und warf sie in die Luft. Sein Vater nickte Yuma zu, als die Asche ganz leicht in ihre Richtung rieselte. Dann nahmen die beiden die Verfolgung auf und ließen David zurück. David hatte unruhig dagestanden und dem Elefanten beim Fressen zugehört. Er konnte Yuma und seinen Vater weder sehen noch hören. Dann wurde es auf einmal still. Und auch den Geruch des Elefanten konnte er nicht mehr wahrnehmen. Dann hörte er ein lautes Aufkreischen, einen Schuss aus der 303er, dann den lauten Doppelknall der 450er seines Vaters. Dann entfernte sich das Krachen und Knallen stetig von ihm und er drang in das dichte Unterholz ein und stieß auf Yuma, der völlig aufgelöst dastand und aus der Stirn heftig über das ganze Gesicht blutete. Daneben, bleich und wütend, sein Vater. Vater, habt ihr ihn getroffen? Der Elefant war auf Yuma losgegangen und hatte ihn umgerannt. Yuma hatte ihn am Kopf getroffen und sein Vater hatte ihn in Lunge und Bauch geschossen. Sie stürzten dem Elefanten nach und fanden ihn, bewegungsunfähig am Boden. Aber er lebte noch. Sein Vater gab David die 303er. Schieß ihm ins Ohr! Nein, erschießt du ihn! Yuma war humpelnd und blutüberströmt zu ihm gestoßen. Die Stirnhaut hing ihm übers linke Auge. Das Nasenbein lag frei, ein Ohr war zerfetzt und wortlos hatte er David die Büchse abgenommen, die Mündung fest an das Ohr des Elefanten gerammt, wütend zugestoßen und zweimal abgedrückt. Beim ersten Schuss war das Auge des Elefanten weit aufgegangen, dann glasig geworden. Aus dem Ohr kam Blut und lief in zwei hellen Strömen über die runzlige graue Haut. Den hätten wir also dank deiner Hilfe, Davy. Dank deiner Hilfe, Davy, hatte sein Vater gesagt. Der Anfang ist sehr gut. Die Landschaft ist großartig. Der Marsch, das, was Marita fälschlicherweise als Pastorale betitelt hat. Aber der Rest... Nein, das ist grässlich, bestialisch. So einer also war dein Vater. Nein, so war nur ein Teil von ihm. Du hast es nicht zu Ende gelesen. Du bist ein Ungeheuer. Ich wollte nicht, dass du es liest. Ihr beide habt euch verschworen, mich dazu zu bringen, es zu lesen. Gibst du mir den Schlüssel, David, damit ich es einschließen kann? In diesen Kinderschulheften, in die du schreibst, wirkt es noch grässlicher. Du bist ein merkwürdiger Mensch, der über merkwürdige Sachen schreibt. Ich habe dich gebeten, die Story nicht zu lesen. Ich hasse dich. Es ist gut, dass sich jemand um dich kümmern wird. Mach dir um mich keine Sorgen. In letzter Zeit geht nur alles so viel schneller. Was? Weiß auch nicht. Heute Morgen war ich auf einmal ganz alt. Ich war in Nizza. Sämtliche Farben waren viel zu hell. Sogar das Grau war hell und die Olivenbäume glitzerten. Das macht das Mittagslicht. Nein, das glaube ich nicht. Außerdem hat mir dein Hund Sorgen gemacht. Welcher Hund? Ja, dein Hund in Afrika, in der Story. Der Elefant war seltsam, dein Vater auch. Abgesehen von dir, David, hat mir der Hund am besten gefallen und ich mache mir solche Sorgen um ihn. Es war ein wunderbarer Hund. Du brauchst dir keine Sorgen um ihn zu machen. Du und Kibo, ich liebe euch so sehr. Ihr wart einander sehr ähnlich. Wenn du beunruhigt bist, können wir einen Arzt aufsuchen, David, in der Schweiz. Nein. Sie würden mich einsperren, bestimmt. Alles, was wir harmlos finden, nennen die doch verrückt, da kenne ich mich aus. Die Strecke ist angenehm und schön zu fahren. Wir würden den Arzt konsultieren, hm? Genauso wie wir zum Zahnarzt gehen würden und uns von ihm beraten lassen. Ansonsten wäre es eine reine Vergnügungsfahrt. Ich will aber nicht. Es ist ein sehr guter, intelligenter Arzt. Ich will nicht, ich will nicht. Willst du, dass ich schreie? Na schön, denk nicht mehr dran. Versuch zu schlafen. Wir machen einen Neuanfang. Ich bin mit dem Alten fertig und will, dass du sie liebst und sie heiraten kannst, wenn sie dich haben will. In Afrika ließe sich das machen, wenn ich eingetragener Mohammedaner wäre. Dann stehen einem drei Frauen zu. Ich glaube, es wäre wirklich viel besser, wenn wir alle drei verheiratet wären. Dann könnte uns niemand kritisieren. Willst du ihn wirklich heiraten, Erwin? Ja. Wie mich das freut. Alles, worüber ich mir Sorgen gemacht habe, wird dadurch so einfach. Würdest du wirklich? Ja. Frag mich. Ich werde dich fragen. Aber nicht in irgendeiner verdammten Bar. Das hier ist nicht irgendeine verdammte Bar. Die Bar gehört uns ganz allein und den Spiegel haben wir gekauft. Ich wünsche, wir könnten euch noch heute Abend verheiraten. Red keinen Scheiß. Noch bin ich deine Frau. Ich möchte, dass auch Marita deine Frau wird, um mir auszuhelfen. Und dann wird sie mich beerben. Wieso beerben? Man macht doch Testamente. Und was ist mit dir? Ich will, wenn du es willst. Gut. Was dagegen, wenn ich noch einen trinke? Sieh mal, ich will dich nicht kaputt machen, falls ich verrückt werde und mich nicht mehr entscheiden kann. Aber einsperren werde ich mich auch nicht lassen. Sowas wie sie findest du nicht noch einmal. Und ich will nicht, dass du zu irgendwelchen Nutten gehst. Na komm, Kopf hoch. Du bist doch völlig in Ordnung. Gut, tun wir es also. Wir werden alles ganz genau planen. Zum Teufel mit ihr. Nein, David. Sie wollte ja tun, worum ich sie gebeten habe. Vielleicht kann sie es dir erklären. Scheiß auf sie. Na, immerhin hast du sie gefickt. Aber darum geht's nicht. Geh jetzt und rede mit ihr und wenn du sie ficken willst, dann fick sie gut für mich. Ich scheiß auch auf dich. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Ein neues. Ein altes. In Ordnung. Es ist nicht schwer, dich zu verführen und es macht ungeheuer Spaß, dich zu verführen. Du musst es ja wissen. Jetzt sei ein guter Junge und geh zu ihr. Er war ein Mörder, weißt du, Davy? Kein Mensch weiß, wie viele Leute er schon getötet hat. Alle Leute, die versucht haben, ihn zu töten, oder? Natürlich. Bei solchen Stoßzellen. Wie kann man ihn dann einen Mörder nennen? Wenn du meinst, tut mir leid. Tut mir leid, dass dich das so durcheinander gebracht hat. Ich wünschte, er hätte Yuma getötet. Tut mir leid, dass... Ich finde, du gehst ein bisschen weit. Schließlich ist Yuma dein Freund. Gewesen. Aber das brauchst du ihm nicht zu sagen. Er weiß es. Er hat alles, was er besaß, in diesen Stories verscherbelt. Früher hat er so viel besessen. Ich hoffe sehr, dass du dir was aus Stories machst, Erwin. Sie gefallen mir. Das ist gut, denn was anderes wirst du nicht bekommen. Früher führte er ein so wunderbares Leben und jetzt denkt er nur noch an Afrika und seinen versoffenen Vater und seine Zeitungsausschnitte. Hat er dir schon mal seine Kritiken gezeigt? Nein, Catherine. Ich nehme an, er liest sie heimlich und betrügt mich mit ihnen. Vermutlich macht er es in einem Papierkorb. Er hat selbst gesagt, das sei für einen Schriftsteller das Wichtigste. Gehen wir ein bisschen schwimmen. Der Wind ist kalt. Ich wollte ihm immer einen richtig schönen Papierkorb schenken, der seiner würdig gewesen wäre. Aber er schmeißt ja nichts von dem, was er schreibt, weg. Er schreibt in diese lächerlichen Kinderschulhefte und schmeißt nie was weg. Und außerdem macht er orthografische und grammatikalische Fehler. Hast du gewusst, Marita, dass er die Grammatik überhaupt nicht beherrscht? Ah, David. Ich habe ihn bewundert, bis ich herausgefunden habe, dass er nicht mal einen simplen Brief richtig schreiben kann. Tagöl. Ja, das kann er. Kurze Ausdrücke aus der Gosse, die wahrscheinlich schon aus der Mode sind, bevor er das gemerkt hat. Armer David. Der Mann ist ein Analphabet und frönt heimlichen Lastern in einem Papierkorb voller Zeitungsausschnitte. Das würde jedes Mädchen entmutigen. Nimm die Zeitungsausschnitte und verbrenn sie. Das wäre das Vernünftigste. Möchtest du jetzt ein wenig schwimmen gehen, Debbie? Woher weißt du, dass ich es getan habe? Was getan? Die Zeitungsausschnitte verbrannt. Das hast du getan? Selbstverständlich. Gehen wir schwimmen. Nur bis zur Landspitze und wieder zurück. Ich will schon seit langem ins Wasser. Es ist doch allmählich ziemlich kühl. Man vergisst, dass wir schon September haben. Wo sind die Sachen aus dem Kofferdeckel, Devil? Wo hast du sie hingetan? Ich habe sie gut versorgt. Bitte, Catherine. Sag mir, wo die Storys sind. Sie waren nichts wert und ich fand sie abscheulich. Wo hast du sie verbrannt? Ihr sage ich's nicht. Nein, sag's nur mir. Dann schick sie raus. Ich will sowieso gehen. Sie würde es nicht verstehen. Deswegen wollte ich, dass sie rausgeht. Ich weiß. Wo hast du sie verbrannt? In dem durchlöcherten Eisenfass, in dem Madame immer den Müll verbrennt. Ich habe aus einem Bidon in der Remise noch Öl drüber gegossen. Es hat ordentlich geflackert. Es ist alles verbrannt. Ich habe es für dich getan, David. Für uns alle. Ich will, dass du begreifst, warum ich sie verbrennen musste. Das Einzige, was ich will, ist dich umbringen. So darfst du nicht mit mir reden, David. Nein? Nein, sowas darfst du nicht zu mir sagen. Sowas Schreckliches nicht. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich werde mich scheiden lassen. Das wäre mir sehr recht. Dann bleibe ich mit dir verheiratet und lass mich nie von dir scheiden. Ist auch nicht übel. Ich mache mit dir, was ich will. Das hast du bereits. Ich werde dich umbringen. Wäre mir doch scheißegal. Nicht mal in so einem Augenblick kannst du reden wie ein Gentleman. Halt bitte die Klappe. Ich bedauere alles, was wir je zusammen getan haben, im Guten wie im Schlechten. Das ist nicht wahr. Eigentlich bedauerst du bloß dich selbst. Ach, Scheiße, Devil. Warum musstest du sie verbrennen? Ich musste es eben. Tut mir leid, wenn du das nicht verstehst. Ich fahre. Wirst du zurückkommen? Das habe ich vor. Gehst du in Paris auch zu deinen Rechtsanwälten? Sollen meine Anwälte irgendwas für dich tun? Nein, ich scheiß auf deine Anwälte. Hast du noch genug Geld? Wird schon reichen. Waren die Storys nicht eine Menge wert? Das quält mich furchtbar und ich weiß um meine Verantwortung. Ich werde ihren Wert schätzen lassen und das Doppelte davon an deine Bank überweisen. Hört sich großzügig an. Großzügig warst du immer schon. Ich will gerecht sein. Und wer schätzt sowas? Es gibt Leute, bei denen kann man alles schätzen lassen. Fährst du mit dem Zug? Ich nehme den Bugatti. Schön. Lass mich den Wagen noch mal eben in die Stadt fahren und überprüfen lassen. Ich vermisse dich jetzt schon. Das nächste Mal fahren wir zusammen. Sie hat alles verbrannt! Ach, David! Den ganzen verfluchten Scheiß hat sie verbrannt! Du kannst die Storys neu schreiben. Nein. Wenn's einmal sitzt, kann man sich nicht mehr daran erinnern. Man kann nicht glauben, dass man das selbst geschrieben hat. Wenn es einmal richtig sitzt, bekommt man es nie wieder hin. Man schafft alles nur ein einziges Mal. Und im Leben wird einem nur eine bestimmte Menge zugestanden. Eine bestimmte Menge wovon? Von guten Sachen. Es war eine Gemeinheit von ihr. Nein, ein Kurzschluss. Hoffentlich bist du zu mir auch immer so freundlich. Du bleib bloß in der Nähe und hilf mir, dass ich sie nicht umbringe. Monsieur Bourne? Madame hat den Zug nach Biarritz genommen. Sie hat diesen Brief für Monsieur dagelassen. Wann ist sie abgefahren? Unmittelbar nachdem Monsieur und Madame gegangen sind. Machte sie einen verstörten Eindruck, als sie wegfuhr? Ziemlich, Monsieur. David, ganz plötzlich wurde mir klar, dass ich dir sagen musste, wie schrecklich es war. Ich bitte nicht um Verzeihung, aber ich wünsche dir alles Gute und ich werde alles so gut machen, wie ich es kann. Erwin ist gut zu dir und gut zu mir gewesen und ich nehme ihr nichts übel. Ich werde nicht so schließen, wie ich gern möchte, weil es einfach so unglaubhaft klingen würde. Aber ich sage es trotzdem, da ich in letzter Zeit ja sowieso immer böse und unverschämt und unglaubhaft gewesen bin, wie wir beide wissen. Ich liebe dich und ich werde dich immer lieben. Und es tut mir leid. Es war eine sinnlose Redensart. Catherine. Sie wird zurückkommen. Ja, Monsieur. Wir werden uns gut um sie kümmern. Ja. Monsieur. Wir sind ganz schön weit draußen, Mädchen. So weit war ich noch nie. Dass man die Berge im Hinterland sehen kann. David? Ja? Liebst du mich noch? Ja. Sehr. Vielleicht habe ich einen großen Fehler gemacht und du redest mir bloß nach dem Mund. Du hast keinen Fehler gemacht. Und ich rede dir nicht nach dem Mund. Ich werde dich nicht an irgendjemanden weggeben, so wie sie das getan hat. Das freut mich. Ich bin dein Mädchen. Was auch kommen mag. Ich bin immer dein Mädchen. Und ich liebe dich. Der Garten Eden von Ernest Hemingway. Aus dem Amerikanischen von Werner Schmitz. Bearbeitung Anja Herrenbrück. Die Rollen und ihre Darsteller waren Catherine Bourne, Katharina Marie Schubert, David Bourne, Ole Lagerpusch, das Mädchen, Natalia Rutschewitsch. In weiteren Rollen Jeff Bayon, Nicola Fritzen, Valentin Goy, Katharina Palm und Alexander Ratschun. Musik Hamann. Technische Realisation John Chinchak. Regieassistenz Adrian Weber. Regie Anja Herrenbrück. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013.